Achtung, Achtung. Sie hören, der Mensch erscheint im Holozän. Ein Hörspiel von Tom Lutz nach der gleichnamigen Erzählung von Max Frisch. Vom ersten Mensch, der einen Stein als Werkzeug ergriff, bis zum kunstvollen Steinschmied, 500.000 Jahre. Vom kunstvollen Steinschmied bis zum ersten Eisenschmied, 50.000 Jahre. Vom ersten Eisenschmied bis zum Lokomotivführer, 5.000 Jahre. Vom Lokomotivführer bis zum Überschalldünenjäger, 130 Jahre und so weiter und so weiter. Mit Grundmoräne bedeckten Hangterrasse, die sich als Überrest eines ehemaligen Talbodens bis nach Sprunga hinaufgezogen hat. Ein stilles Tal. Ab und zu ist ein Helikopter zu hören, sonst ereignet sich wenig. Bund und Kanton tun alles, damit das Tal nicht ausstirbt. Alles in allem ein grünes Tal, waldig. Wie zur Steinzeit. Es gibt Schlangen, Ringelnattern und verschiedene Arten von Vipern. Füchse sind selten. Wölfe gibt es nicht einmal als Gerücht. Sommergäste aus der Großstadt, die auf ihren Wanderungen einen Adler gesehen haben wollen, sind nicht ernst zu nehmen. Der letzte Adler, der dieses Tal beflogen haben soll, hängt seit dem Ersten Weltkrieg in einer verrauchten Wirtsstube vom Bären. In der Höhe soll es Murmeltiere geben. Kühe sind selten, da die Hänge zu schroff sind. Es ist eher ein Tal für Schafe und Ziegen und Hühner. Ein Tal ohne Durchgangsverkehr. Die Bevölkerung ist katholisch. Die Inzucht ist im Schwinden, seit die Burschen ihr Motorrad haben. Ein Stausee ist nicht vorgesehen, alles in allem ein stilles Tal. Zeugnisse dafür, dass das Tal schon von den alten Römern bewohnt worden wäre, gibt es kaum. Bund und Kanton tun alles, damit das Tal nicht ausstirbt. Postbus dreimal täglich. Neuerdings gibt es eine Kehrichtabfuhr. Alles in allem kein totes Tal. Die Jagd ist gesetzlich geregelt. Viele Kastanien haben den Krebs, aber alles in allem ist es ein grünes Tal, waldig wie zur Steinzeit. Ab und zu hört man einen Helikopter oder eine Sprengung, aber alles in allem ist es ein stilles Tal. Die Aussicht herrlich, wie vor Jahrtausenden. Da und dort eine kleine Kapelle. Im Sommer gibt es Preiselbeeren wie im Mittelalter und Leute baden in Bächen oder Brunnen aus Granit. Der Mist der Ziegen ist versteinert. Eine verfaulende Matratze in einer unzugänglichen Schlucht, das kommt vor, aber in der Regel wäre das Wasser zu trinken wie vor 100 Jahren. Man findet Ruinen von steinernen Ställen. Ein Stausee ist nicht vorgesehen. In der Höhe soll es Murmeltiere geben. Ab und zu hört man ein Kreuzchen. Alles in allem ist man hier nicht am Ende der Welt. Begonnen hat es am Donnerstag der vergangenen Woche. Man konnte noch im Freien sitzen. Schwüle, wie üblich vor einem Gewitter. Die Mücken stachen durch die Socken. Kein Wetterleuchten. Es war nur ungemütlich. Kein Vogel über dem Gelände, kein Donner zu hören. Kein Wind. Kein Tropfen fiel. Die Gäste Ein jüngeres Ehepaar auf der Durchreise nach Italien beschlossen plötzlich den Aufbruch, obschon sie im Haus hätten schlafen können. Sie hatten nicht einmal ihre Gläser geleert, so eilig hatten die Gäste es plötzlich, obschon kein Donner zu hören war. Erst am anderen Morgen rauschte es vor den Fenstern. Es zischte durch das Laub der Kastanie. Kurz darauf Hagel. Die weißen Körner. Einige Haselnuss groß tanzen auf dem Granittisch. In wenigen Minuten wird der Rasen weißlich. Herr Geiser kann nur am Fenster stehen und zuschauen, wie das Weinlaub zerfetzt wird. Desgleichen die Rosen. Später im Lauf des Tages donnert es wieder. Sonst hat Herr Geiser in den letzten Tagen niemanden gesehen. Zeitweise fällt der elektrische Strom aus, was man in diesem Tal gewohnt ist. Kaum hat man eine Kerze gefunden, endlich auch Streichhölzer, so ist der Strom wieder da. Licht im Haus, während es draußen weiter donnert. Der große Brockhaus erklärt die Entstehung der Blitze und unterscheidet zwischen Linienblitz, Kugelblitz, Perlschnurblitz etc., wogegen über Donner wenig zu erfahren ist. Dabei sind im Lauf einer Nacht, wenn man nicht schlafen kann, mindestens 9 Arten von Donner zu unterscheiden. Erstens der einfache Knalldonner. Zweitens der stotternde oder Kollerdonner, in der Regel nach einer längeren Stille, verteilt sich über das ganze Tal und kann minutenlang dauern. Drittens der Halldonner, schrill, wie ein Hammerschlag auf ein loses Blech, etc. Deutscher Sommergast, Professor für Astronomie, weiß viel über die Sonne. Und wenn man ihn fragt, so spricht er nicht ungern auch zu einem Laien. Nachher räumt man die Tassen weg, dankbar für den kurzen Besuch. Herr Geiser hat ungefähr verstanden, was Protuberanzen sind, die übrigens nichts mit dem Wetter auf der Erde zu tun haben. Und die Gattin des Sonnenforschers hat einen Topf voll Suppe gebracht, Minestrone zum Aufwärmen. Wenigstens weiß man nachher, dass man nicht verrückt ist. Auch andere Leute finden, es regne und regne. Holz ist genug im Haus. Vorräte sind auch genug im Haus. Man braucht nicht aus dem Haus zu gehen. Keine Nacht ohne Gewitter und Wolkenbruch. Kein Hupen aus dem Tal. Offenbar ist die Straße noch immer gesperrt. Die Frau von der Post, die es eigentlich wissen müsste, bestätigt bloß, dass der Postbus nicht verkehrt, während sie, verhärmt wie immer, zu den üblichen Öffnungszeiten hinter dem kleinen Schalter steht und Briefmarken verkauft, auch Pakete in Empfang nimmt, um sie ohne Hast auf die Waage zu legen, dann zu stempeln. Bund und Kantone, so wird angenommen, tun alles, um die Straße wiederherzustellen. Notfalls können Helikopter eingesetzt werden, sofern kein Nebel ist. Niemand im Dorf glaubt, dass eines Tages oder in der Nacht einmal der ganze Berg ins Rutschen kommt und das Dorf verschüttet für alle Zeit. In den Jahren 1890 bis 1926 schwemmte die Maggia im Jahr durchschnittlich 550.000 Kubikmeter Geröll ins Delta. Das sind 55.000 Eisenbahnwagen voll. Siehe Erosion. Man muss auf alles gefasst sein. Irgendwo klöppelt es auf Blech. Das Klöppeln auf Blech hat aufgehört. Wenn Herr Geiser in den Spiegel schaut, um sein Gesicht zu sehen, so weiß er, die Tochter in Basel heißt Corinne und die Firma in Basel, die der Schwiegersohn leitet und die seither ihren Umsatz verdreifacht hat, trägt seinen Namen. Auch wenn es draußen rutscht und reißt und gurgelt. Die Frage, warum Herr Geiser, Bürger von Basel, sich in diesem Tal niedergelassen hat, ist müßig. Herr Geiser hat es getan. Herr Geiser gehört nicht zu den Leuten, die sich langweilen, wenn sie keine Firma mehr leiten. Irgendetwas gibt es immer zu tun oder zu denken, wenn man allein wohnt. Die Auskünfte im Dorf sind widersprüchlich. Andere behaupten, es sei gar kein Hang gerutscht, hingegen sei eine alte Stützmauer eingebrochen. Eine Umleitung der Straße an dieser Stelle nicht möglich. Es sehe wüst aus. Der Bach habe sein Bett jetzt anderswo, der ganze Birkenwald sei weg, einfach weg, der ganze Talboden voll Geschiebe. Herr Geiser kennt die Gegend von Wanderungen mit den Enkelkindern, sie sei nicht mehr wiederzuerkennen. Die eiserne Brücke zum Sägewerk sei weg und auch nicht mehr nötig, da der Bach jetzt anderswo fließt. Von der Straße sei nichts mehr zu sehen, das Sägewerk zu einem Drittel eingestürzt, stehe nicht mehr rechts vom Bach, sondern links. Das Erdgeschoss mit den Maschinen sei voll Kies und Sand, der Bach voller Stämme, die das Geröll geschält hat und Wellblech. Eine Schneise sei entstanden, der Hang jetzt ohne Wald und Erde, von oben bis unten nichts als nackter Fels, ist sehr wüst aus. Aber eben nicht hier, sondern hinten im Tal. Also schon im Tal, aber hinten. Erosion. Die. Im weiten Sinn die Vorgänge bei der Bildung der Oberflächenform der Erde. Fluss, Wind, Eis, Erosion. Im engeren Sinn die ausfurchende und einschneidende Arbeit des fließenden Wassers. Wenn der Regen einmal nachlässt, nicht gänzlich aufhört, aber sich verdünnt, so dass er nicht mehr auf dem Dach zu hören ist, Regen nur noch als lautlose Schraffur vor dem Dunkel der nächsten Tanne, so ist keine Stille, im Gegenteil. Jetzt erst hört man es rauschen aus dem Tal. Das müssen Bäche sein, überall, viele Bäche, die es sonst nicht gibt. Ein stetes Rauschen aus dem ganzen Tal. Die Stärke der Erosion ist abhängig von der Stoßkraft des Wassers, der Widerstandsfähigkeit des Gesteins und der Gestalt des Geländes. Eigentlich kann nicht viel geschehen, auch wenn es wochenlang regnet, monatelang. Das Dorf liegt am Berg, das Wasser läuft ab. Man hört es gurgeln ums Haus. Schutz gegen Blitzschlag finden Menschen am besten in Häusern, die mit Blitzschutz versehen sind. Steinzeit 6000 bis 4000 vor Christus. Jungsteinzeit bis 1800 vor Christus. Wenn die Straße nicht wegen Unwetter gesperrt ist, so ist Basel in 5 Stunden erreichbar, Mailand in 3 Stunden und die nächste Apotheke in 1/2 Stunde? Eine Hungersnot wird nicht erwartet. Der kleine Lebensmittelladen im Dorf hat zwar nicht viel auf Lager, Salz, Backpulver, Zwiebeln, Limonade, Waschpulver, Tee, Schneckenkörner und so weiter. Tomaten gibt es auch in Dosen, Lavendel blüht auch im Nebel, aber ohne Duft, wie in einem Farbfilm. Man fragt sich, was die Bienen machen in einem solchen Sommer. Eigentlich hat Herr Geiser keinen Hunger. Es macht nichts, dass die Suppe zum Aufwärmen, die neulich die Gattin des Sonnenforschers gebracht hat, nicht warm wird. Offenbar ist der Strom schon vor einer Weile ausgefallen. Der Käse schwitzt. Ohne eigentlichen Hunger isst man sogleich das letzte rohe Ei. Nicht ohne Ekel, da es nicht kühl ist. Eschatologie. Die Lehre von den letzten Dingen, das heißt vom Endschicksal des einzelnen Menschen und der Welt. Sonntag, 10 Uhr. Regen wie Spinnweben über dem Gelände. 10.40 Uhr Regen als Perlen an der Scheibe. 11.30 Uhr Regen als Stille. 11.50 Uhr kein Regen, aber Nebel. Ein Feldstecher hilft in diesen Tagen überhaupt nichts. Man schraubt hin und her, ohne irgendeinen Umriss zu finden, der sich verschärfen ließe. Der Feldstecher verdichtet bloß den Nebel. Was von bloßem Auge zu sehen ist, die Dachtraufe, die nächste Tanne im Gelände, 2 Drähte, die im Nebel verschwinden, die langsam gleitenden Tropfen an den Drähten. Die Post ist geöffnet, aber Herr Geiser hat keine Briefe einzuwerfen. 2 von den Briefen, die Herr Geiser seit Sonntag geschrieben hat, sind schon überholt, weil die Meldung, dass ein Hang gerutscht sei, nicht stimmt. Und der 3. Brief, ein Brief an die Tochter in Basel, ist lächerlich. Da stehen Sätze wie von Robert Scott in seinem letzten Biwak. Nimmt man den Schirm und stapft ins Gelände, um nachzusehen, trotz Nässe und Nebel, so sieht man nach 100 Schritten das eigene Haus nicht mehr. Nur Brombeeren im Nebel, Rinnsale, Farnkraut im Nebel, schroffe Hänge, Gneis, Nagelfluh, Schieferadern, Schieferschichten, Kreidefelsen, Fels oder Schiefer, Granit. Nicht alles, was Herr Geise in den ersten Jahren und vor allem seiner Frau gegenüber als Granit bezeichnet hat, ist auch Granit. Manches ist auch Kalkstein, Quarz, Feldspat. Das weiß Herr Geise inzwischen und nicht nur durch den Schwiegersohn, der immer alles besser weiß. Eine Stunde mit dem Feldstecher genügt, um Gewissheit zu haben, dass in dem hohen und fast senkrechten Fels, der als einziger das Dorf verschütten könnte, nirgends ein neuer Spalt entstanden ist. Bruchstellen aus der Gegenwart wären heller, grau und nicht verfärbt wie die ganze Flur. Der Grat, der oberste, ist allerdings in Wolken. Herr Geiser kennt ihn aber auswendig. Es ist ein scharfer Grat, ohne Trümmer, zackig seit Jahrtausenden. Gebirge, das die Gletscher der Eiszeit überragt hat, ein zuverlässiges Gestein. Auch die Turmuhr steht. Die Turmuhr hier steht auch. Was im Haus fehlt, eine Leiter. Ansonsten steht das Haus unversehrt. Die Haustüre ist abgeschlossen. Was sich in den Schubladen findet: Unterlagen für das Steueramt, ein Katasterplan vom Grundstück, Quittungen, Schlüssel zu einem Fiat, den es seit Jahren nicht mehr gibt, die Diplomurkunde vom Technikum, allerlei Briefe, die die Erben nichts angehen, und ein verjährtes Röntgenbild von Herrn Geisers Wirbelsäule. Seinen grauen Rippen, seinen weißen Hüftknochen. Ferner Siegellack, aber kein Siegel. Und was ebenfalls nicht zu finden ist, sein Pass. Sicher sind die grauen Spinnweben an der Decke schon lange da. Hat man sie einmal gesehen, so hat man keine Ruhe mehr. Ein gewöhnlicher Besen reicht da nicht hin, da die Decke über der Treppe einfach zu hoch ist. Und man kann nicht einen Stuhl auf die Treppe stellen. Der Mensch bleibt ein Laie. Endlich müssen auch noch die vielen Bergstürze erwähnt werden, die sich seit dem Rückgang der Gletscher ereignet haben. Denn sie trugen nicht unwesentlich dazu bei, vielen Gegenden des Kantons Tessin das heutige Gepräge zu verleihen. Wie Flut und Ebbe entstehen, wie Vulkane, wie Gebirge und so weiter, hat Herr Geiser einmal gewusst. Wann sind die ersten Säugetiere entstanden und so weiter. Stattdessen weiß man, wie viel Liter der Heizöltank fasst und wann der erste Postbus fährt, sofern die Straße nicht gesperrt ist, und wann der letzte. Wann ist der Mensch entstanden und wieso? Trias, Jura, Kreide und so weiter. Keine Ahnung, wie viele Jahrmillionen die einzelnen Erdzeitalter gedauert haben. Die Summe der Energie bleibt konstant. Drei Viertel der Erdoberfläche ist Wasser. Das All weitet sich aus. Seit wann gibt es Wörter? Mensch. Lateinisch Homo, griechisch Anthropos. Der Mensch hat sich und seine Daseinsumstände, soweit die Überlieferung zurückreicht, als ein Rätsel empfunden. Er ist sich selbst unausschöpfliches Thema, Kraft seiner Fähigkeit, sich als das Subjekt der Welt, in der er lebt, den Objekten gegenüberzustellen. Siehe Philosophie. Dieses Abstandnehmen zu der Welt ist die Voraussetzung dafür, sich ihrer zu bemächtigen und damit für die Sonderleistung des M. Man kann nicht den ganzen Tag lesen. Es ist 4 Uhr nachmittags. Es wäre Zeit für die Nachrichten. In der Nacht auf gestern waren Sterne zu sehen, minutenlang sogar der Mond. Weißlicher Nebel im unteren Tappen. Bis auf Weiteres unterbrochen ist, ein Ende der Störung ist nicht abzusehen. Zwischen Mailand und San Francisco sind Ersatzbusse im Einsatz. Bitte ruhig bleiben, bitte Ruhe bewahren. Es ist Samstag, alt wird man überall. Bund und Kantone tun alle. Сначала повторила, а потом и побила рекорд Мартины Навратиловой по числу выигранных. Телевизионная Свицера итальяна, anche se con schlechtem Empfang. A Londra si gioca a tennis, in questo momento si vedono chiaramente le ombre dei giocatori sull'erba e ad un tratto. Nun scheint die Sonne. Auch in Basel habe es geregnet. Heitere Tage in Locarno. Attenzione, signore e signori, i 10 pianeti ruotano, le 80 stelle sono stelle fisse, l'atomo viene ingrandito 1 miliardo di volte. Per un equipaggio in volo per l'universo passano 10 anni, per quelli rimasti a casa però c'è. Begrüßung von zwei Staatsmännern auf irgendeinem Flughafen, etwas mit schlechten Neuigkeiten, etwas von einer Krise und erfolglosen Gesprächen, etwas von der Tagesaktualität und etwas aus der Kultur. Und nun zum Wetter. Le posizioni dei pianeti gratuitamente. E adesso, su richiesta del signor Geiser del Val Onsernone, il brano musicale Sanctus di Josquin des Prez. Buon ascolto. Geiser niemanden. Trotzdem könnte jemand an der Haustüre gewesen sein. Es ist ratsam, einen Zettel an die Haustüre zu nageln. Besser noch, ein Stück steifer Pappe. Sona in casa. Vielleicht heißt es Sona Casa. Das hätte Elsbeth gewusst. Bitte klopfen, ich bin zu Haus. Die Hausklingel tut es auch nicht ohne Strom. Oder sachlich, Campanello non funziona. Dann ist das auch getan. Und es ist immer noch Vormittag. So eine Astgabel glimmt stundenlang. Es bleibt nichts als lesen. Romane eignen sich in diesen Tagen überhaupt nicht. Da geht es um Menschen in ihren Verhältnissen zu sich und zu anderen. Um Väter und Mütter und Töchter, beziehungsweise Söhne und Geliebte und so weiter, als sei das Gelände dafür gesichert. Die Erde ein für alle Mal, Erde. Die Höhe des Meeresspiegels geregelt ein für alle Mal. Schlimm ist nicht das Unwetter. Eine Bibliothek kann man es nicht nennen, was Herrn Geiser in diesen Tagen, da Gartenarbeit nicht möglich ist, zur Verfügung steht. Schlimm ist nicht das Unwetter. Elsbeth hat hauptsächlich Romane gelesen, klassische und andere. Herr Geiser lieber Sachbücher. Heller als 1000 Sonnen. Das Logbuch von Robert Scott, der am Südpol erfroren ist, hat Herr Geiser mehrmals gelesen. Die Bibel schon lange nicht mehr. Was außer dem Lexikon in 12 Bänden noch vorhanden ist? Gartenbücher. Ein Buch über Schlangen. Ja. Eine Geschichte des Kantons Tessin. Das Schweizerische Lexikon. Sowie Bilderbücher für die Enkelkinder. Die Welt, in der wir leben. Der Fremdwörterduden. Ein Buch über Island, wo Herr Geiser vor 30 Jahren einmal gewesen ist. Sowie Landkarten der näheren Umgebung und Wanderbücher, die Auskunft geben über Geologisches, Klimatisches, Historisches und so weiter betreffend die Gegend. Es genügt nicht, dass Herr Geiser in diesem oder jenem Buch mit seinem Kugelschreiber anstreicht, was wissenswert ist. Schon eine Stunde später erinnert man sich nur noch ungenau. Vor allem Namen und Daten prägen sich nicht ein. Herr Geiser muss es eigenhändig auf einen Zettel schreiben, was er nicht vergessen will, und die Zettel an die Wand heften. Reißnägel sind genug im Haus. Was Elsbeth sagen würde zu diesen Zetteln an der Wand, die sich von Tag zu Tag mehren, und ob sie es überhaupt dulden würde, dass Reißnägel in die Täfelung gesteckt werden, ist eine müßige Frage. Herr Geiser ist Witwer. Wenigstens schneit es nicht. Wie Elsbeth oft gesagt hat. Man ist nicht am Ende der Welt. Wie Elsbeth oft gesagt hat. Das Bildnis von Elsbeth in Öl als 19-jährige Tochter eines Verwaltungsrates in der Chemie, bemalt von einem einheimischen Künstler, der inzwischen berühmt geworden ist, gehört nicht ins Schlafzimmer. Es zeigt ein Gesicht, das Herr Geiser nie gekannt hat. Und es schaut einen auch nicht an. Und gehört eher in eine Kunsthalle, wo es heutzutage einen Wert darstellt. Das hat Herr Geiser gedacht? Die Kunsthalle in Basel ist berühmt. Das Bildnis von Elsbeth in Öl, das Herr Geiser neulich von der Wand genommen und in die Diele gestellt hat, gehört auch nicht in die Diele. Wohin gehört es? Womit ist Herr Geiser, seit er zuletzt auf seine Armbanduhr geblickt hat, in der Diele gewesen? Sonst hätte er es nicht in der Hand, das Bildnis. Und jetzt steht er im Schlafzimmer. Schlimm ist nicht das Unwetter. Das Bildnis von Elsbeth in Öl von der Wand zu nehmen, um Platz zu haben für weitere Zettel, hat Herr Geiser bis heute gezögert. Es ist aber nicht anders zu machen. Vorläufig steht es hinter dem Schrank. Was steht hinter dem Schrank? Das Bildnis von Elsbeth in Öl. Als 19-jährige Tochter eines Verwaltungsrates in der Chemie. Gemalt von einem einheimischen Künstler, der in seinem Leben schon anderes geleistet hat. Der Strom ist wieder da. Und Herr Geiser steht mit der Kerze in der Hand und erinnert sich nicht, warum er den Hut auf dem Kopf hat. Offenbar fallen Hirnzellen aus. Soviel Herr Geiser weiß, ist es fraglich, ob es auf dem Mars auch Menschen gibt oder nicht. Wahrscheinlich gibt es ganze Milchstraßen ohne eine Spur von Hirn. Manchmal schreibt Herr Geiser auch auf Zettel, was er ohne Lexikon zu wissen meint und was ebenfalls an die Wand gehört, damit Herr Geiser es nicht vergisst. Blitzgeschwindigkeit 100.000 Kilometer pro Sekunde. Schlangen haben kein Gehör. Fische schlafen nie. Müsste möglich sein, eine Pagode zu türmen aus Knäckebrot. Nichts zu denken. Kein Donner zu hören, kein Regen, kein Plätschern aus der Traufe, kein Gurgeln ums Haus. Was schon gedruckt ist, nochmal abzuschreiben mit eigener Hand abends bei Kerzenlicht, ist idiotisch. Warum nicht mit der Schere ausschneiden, was wissenswert ist und an die Wand gehört? Herr Geiser wundert sich, dass er nicht eher auf die Idee gekommen ist. Eine Schere ist im Haus. Herr Geiser muss sie nur noch finden. Ganz abgesehen davon, dass das Gedruckte leserlicher ist als die Handschrift eines alten Mannes. Man Manchmal fragt sich Herr Geiser, was er denn eigentlich wissen will. Was er sich vom Wissen überhaupt verspricht. Heute ist Mittwoch. Oder Donnerstag. Heute ist Mittwoch. Zum Glück ist nicht allzu viel in der Tiefkühltruhe, die außer Betrieb ist. 3 Schnitzel, Hackfleisch für Füllungen, ein Kotelett, Spinat in Packungen, ein Rollbraten für allfällige Gäste, Himbeeren in Packungen, 2 Forellen, 5 Bratwürste. Es tropft schon aus den Packungen, grünlich und rötlich. Das Fleisch, sonst klingelhart, ist schlapp. Und die Forellen fühlen sich widerlich an. Die Bratwürste weich wie Schnecken. Bekanntlich darf die Ware, einmal aufgetaut, nicht wieder gefroren werden. Das weiß Herr Geiser. Und es gibt nichts zu überlegen. Die Ware muss in eine Tasche gepackt und im Dorf verschenkt werden. Je rascher, umso besser. Leider regnet es wieder im Strom. Du bewegst 3 verregnete Schafe. Eine düstere Pinte, wenn man nicht draußen sitzen kann. Und was die paar Leute an den Tischen reden, sind keine Neuigkeiten. Die Einheimischen klappern offenbar den ganzen Tag an dieser Fußballmaschine. Vornherum sind sie freundlich und danken für das Fleisch. Im Grunde aber halten sie jeden, der nicht in ihrem Tal geboren ist, für reich oder einen Spinner. Il Professore di Basilea, so nennen sie Herrn Geiser. Weil er stets, wenn er aus dem Haus geht, eine Krawatte trägt. Dabei wissen sie genau, dass Herr Geiser nicht Professor ist. Und was er gewesen ist, steht auf dem Steuerzettel. Ein 2. Schnaps, Geschenk vom Wirt, bringt den Nachmittag auch nicht viel weiter. Nicht um Schnaps zu trinken, sondern um Streichhölzer zu kaufen, ist Herr Geiser ins nächste Dorf gegangen und hat in der Pinte vergessen, Streichhölzer zu kaufen. Eine kleine Wohnung in Basel wäre bequemer. Noch immer kein Hupen aus dem Tal. Man braucht sich nicht zu setzen, um einen kurzen Schnaps zu kippen und dann, während man bezahlt, beiläufig nach dem Wochentag zu fragen. Wieso diese Freundlichkeit des Wirtes? Es ist also Samstag. Nur das hat Herr Geiser wissen wollen. 3 Uhr nachmittags. Wieder und wieder auf die Armbanduhr zu blicken, um sich zu überzeugen, dass die Zeit vergeht, ist Unsinn. Die Zeit ist noch nie stehen geblieben, bloß weil ein Mensch am Fenster steht und nicht weiß, was er denkt. Immerhin ist es nicht mehr 6 Uhr. Es ist ungefähr 2 Uhr gewesen. Es ist ungefähr 4 Uhr gewesen. Die Kirchenglocke, die morgens um 7 Uhr bimmelt und abends um 6 Uhr kann von Hand bedient werden, was wie immer der alte Felice besorgt. Je älter er wird, umso kürzer bimmelt es. Noch ist es früh am Tag. Herr Geiser hat Zeit. 6:01, das ist heute. Herr Geiser hat Zeit. Der Strom ist wieder da. Es donnert nicht. Es gurgelt nicht ums Haus. Erst als Herr Geiser mit der leeren Tragtasche wieder zu Hause ist, als er den tropfenden Schirm in die Diele gestellt hat, als er die nassen Schuhe auszieht, fällt es ihm ein. Auch er hätte das Fleisch braten können. Im Kamin. Wenigstens den Rollbraten, den man auch kalt essen kann. Man verblödet. Wenn Herr Geiser seinen Atem anhält, so ist überhaupt nichts zu hören. Nichts als der eigene Puls. Im Kamin glimmt es noch. Herr Geiser will nicht schlafen. So viel Zeit hat der Mensch nicht. Der Rucksack steht in der Diele. Ein Rucksack aus Leder, den Herr Geiser seinerzeit in Island gekauft hat. Wasserdicht. Und Herr Geiser hat an alles gedacht. Pass, Verbandstoff, Taschenlampe. Dabei weiß Herr Geiser, dass eine Flucht über die Berge nach Italien ein Wahnsinn wäre. Das hätte man vielleicht als junger Mann noch wagen können. Das braucht Herr Geiser sich von niemand sagen zu lassen. Im Morgengrauen, noch vor dem kurzen Kirchengeläute, hat Herr Geiser den gepackten Rucksack genommen. Dazu Hut und Regenmantel und Schirm. Und so wie Herr Geiser in den Wald gekommen ist, hat das Herzklopfen nachgelassen. Niemand im Dorf hat ihn gesehen und gefragt, wohin denn Herr Geiser wandern wolle mit seinem Rucksack. Und bergaufwärts, bei diesem Wetter. Die Passhöhe liegt 1076 Meter über Meer und wenigstens bis zur Passhöhe kennt Herr Geiser den Weg aus früheren Jahren. Außerdem gibt es die Karte. Später wird der Weg steiler. Was Herr Geiser nicht mehr weiß, ob der Weg über 2 oder 3 Brücken führt, bevor man aus dem Wald kommt. Oder Herr Geiser ist schon wieder über eine Brücke gegangen, ohne sie beachtet zu haben. Noch vor 10 Jahren, Herr Geiser wird 74, und bei Sonnenschein ist das ein Spaziergang gewesen. Ein Ausflug von 2,5 Stunden hin und zurück. Das Haus, das Herr Geiser im Morgengrauen verlassen hat, gehört kaum noch zur Gegenwart, wenn Herr Geiser daran denkt, dass er 14 Jahre dort gelebt hat. Dann und wann gabelt sich der Weg, aber es kann nicht die Gabelung sein, die auf der Karte verzeichnet ist. Die entscheidende Gabelung, wo Herr Geiser links gehen soll, befindet sich oberhalb der ersten Stelle und Stelle hat Herr Geiser bisher nicht gesehen, noch ist es früh am Tag. Vor einem Jahr ist ein jüngeres Paar, das auch den Pfad verloren hat, 3 Wochen lang nicht gefunden worden, auch nicht von einem Helikopter. Gefunden hat man sie erst, als es jemand aufgefallen ist, dass über einem Wald und immer an derselben Stelle viele Vögel kreisen. Die Gewissheit, dass niemand wissen kann, wo Herr Geiser sich in diesem Augenblick befindet, hat Herr Geiser genossen. Kein Vieh, kein Vogel, kein Laut. Eine Weile lang, als er schon auf der offenen Weide geht, hat Herr Geiser nicht gewusst, was er nun beschließen würde. Eine Kapelle mit Vordach und sogar mit einer Bank unter dem Vordach, wo Herr Geiser sich hat setzen müssen, ist auf der Karte verzeichnet, was immer beruhigend ist. Sonst ist nichts geschehen. Worüber soll man sich Gedanken machen? EB durch AF gleich AE durch AB? Dass es Gott gibt, wenn es einmal keine Menschen mehr gibt, die sich eine Schöpfung ohne Schöpfer nicht denken können, ist durch die Bibel und das Muttergottesfresko nicht bewiesen. Die Bibel ist von Menschen verfasst. Die Alpen sind durch Faltung entstanden. Die Ameisen leben in einem Staat. Das Gewölbe haben die Römer erfunden. Wenn das Eis der Arktis schmilzt, so ist New York unter Wasser, desgleichen Europa, ausgenommen die Alpen. Viele Kastanien haben den Krebs. Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie überlebt. Die Natur kennt keine Katastrophen. Der Mensch erscheint im Holozän. Was heißt Holozän? Die Natur braucht keinen Namen. Das weiß Herr Geiser. Die Steine brauchen sein Gedächtnis nicht. Und weiter. Es ist ungefähr 4 Uhr gewesen, als Herr Geiser erwacht ist. Von einem Gewitter hat er nur noch die letzten ausrollenden Donner gehört. Offenbar hat es kurz geregnet. Die Kirche von Origeno, wo es einen Postbus nach Locarno gibt, ist noch nicht zu sehen. Immerhin hat Herr Geiser ihren Stundenschlag gehört und deutlich ein harter und heiserer Glockenton, fast ohne Hall. Nachdem Herr Geiser den Cognac ausgetrunken hat und den Feldstecher in den Rucksack gesteckt und langsam den Rucksack wieder verschnürt hat, ist Herr Geiser noch eine Weile lang sitzen geblieben, ohne sich zu sagen, was er denkt, was in seinem Kopf beschlossen wird. Dann ist Herr Geiser aufgestanden, hat sich den Rucksack wieder angeschnallt und nachgesehen, ob da nicht ein Ovomaltine-Papier auf dem Boden liegt oder auf der Bank vor der Kapelle. Die übrigens keine Kapelle ist. Es ist nur ein Muttergottesfresko mit Vordach. In den letzten 2 Stunden ist Herr Geiser bloß noch gegangen, ohne wissen zu wollen, wo er sich befindet. Dann und wann ein Knicken der Knie. Aber gestürzt ist Herr Geiser nur noch einmal. Zickzack durch Wald. Ein Weg ist ein Weg, auch im Nebel. Wenn es nötig geworden ist, eine Weile lang stehen zu bleiben und zu warten, bis das Herzklopfen einigermaßen nachlässt, hat Herr Geiser jedes Mal die Taschenlampe ausgeknipst, um die Batterie zu sparen. Es ist nach Mitternacht gewesen, als Herr Geiser, von niemandem gesehen, zu Hause angekommen ist. Herr Geiser wird das Tal nicht verlassen. Möglich wäre es gewesen. Der deutsche Sonnenforscher ist nicht wiedergekommen, was Herr Geiser verstehen kann. Die Fragen eines Laien, der sich den gekrümmten Raum nicht vorstellen kann und trotzdem fragt, sind für einen Gelehrten langweilig. Und eigentlich möchte Herr Geiser auch nicht, dass jemand ins Haus kommt und seine Zettel an der Wand sieht. Seit die Schere, die gewöhnliche, kaputt ist, arbeitet Herr Geiser mit der Nagelschere. Und wenn die Reißnägel aufgebraucht sind, so gibt es Klebeband. Das Verfahren mit der Nagelschere hat nicht bloß den Vorteil, dass Herr Geiser schneller vorankommt. Das Klebeband haftet auch auf Verputz, sodass jetzt alle Wände zur Verfügung stehen. Dabei ist das erst der Anfang. Die Wände der Wohnstube werden gar nicht ausreichen. Zumal die Zettel nicht allzu hoch oder zu tief hängen sollten. Sonst muss Herr Geiser jedes Mal, wenn er wieder vergisst, was er vor einer Stunde sorgsam ausgeschnitten hat, auf einen Sessel steigen oder sich in die Hocke lassen, um seine Zettel lesen zu können. Das ist nicht nur mühsam, sondern es erschwert die Übersicht. Und schon einmal ist beinahe der Sessel gekippt. Die Suppe zum Aufwärmen, die Herr Geiser schon vor Tagen in den Garten geschüttet hat, ist wieder da. Ein ganzer Topf voll. Wo findet sich zum Beispiel der Zettel, der Auskunft gibt über das mutmaßliche Hirn der Neandertaler? Offenbar ist im Lauf des Tages, als Herr Geiser geschlafen hat, jemand da gewesen. Stattdessen findet man wieder die Zeichnung mit dem goldenen Schnitt. Sicher nicht ohne an der Haustüre geklingelt zu haben. Wo hängt die Auskunft über Mutation, Chromosome etc.? Es ist zum Verzagen. Herr Geiser weiß genau, dass es einen Zettel gibt. Aber was gehört wohin? Das ist keine Wohnstube mehr. Im Kamin glimmt es noch. 7 oder 8 Stunden können vergangen sein, seit Herr Geiser gestürzt ist. Offenbar hat Herr Geiser den Hut auf dem Kopf getragen. Sonst läge der Hut nicht auf dem Boden neben ihm. Ein Stuhl ist umgefallen. Vielleicht ist der Stuhl gerutscht. Trotzdem trägt er noch den Hut. Sonst ist nichts geschehen. Außer, dass mehrere Stunden vergangen sind, in denen Herr Geiser am Ende der Treppe lag und vergessen hat, warum er am Ende der Treppe lag. Aber die Spinnweben über der Treppe sind immer noch da. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie herunterzuholen, indem Herr Geiser den langen Handlauf des Treppengeländers abschraubt, dann an dem langen Handlauf einen kleinen Besen befestigt mit Draht. Plötzlich ist die Zange da, aber keine Ahnung, wozu man sie vor einer Stunde gesucht hat. Hingegen erinnert sich Herr Geiser jetzt an die Männer im blauen Overall und an das Trinkgeld, das er ihnen gegeben hat, und ob der Heizöltank gefüllt ist, braucht Herr Geiser nicht nachzusehen. Also, wer immer es gewesen ist, der die Suppe ins Haus gebracht hat, jemand hat die Zettel an den Wänden gesehen. Jetzt erinnert sich Herr Geiser auch, was er in den Schubladen hat suchen wollen, nämlich Siegellack. Und während er endlich die glühende Kochplatte ausschaltet, erinnert er sich auch, warum er, statt in den Schubladen zu suchen, in die Küche gegangen ist. Herr Geiser hat den Glühschein der Kochplatte gesehen. Offenbar ist der elektrische Strom schon seit einiger Zeit wieder da. Leider ist die Suppe zum Aufwärmen, die Minestrone, säuerlich geworden. Und als Herr Geiser sich wundert, warum er mitten am Nachmittag eine Kerze gebraucht hat, fällt ihm auch wieder ein, dass er ein Schriftstück hat versiegeln wollen. Eine Verfügung für alle Fälle. Einmal Ordnung machen in den Schubladen ist sein Vorsatz, während Herr Geiser eine Pfanne sucht. Die kleine steht aber schon auf der Kochplatte. Das Wasser siedet, ob schon die Kochplatte nicht mehr glüht. Herr Geiser hat vergessen, dass er, während er an die Unordnung in den Schubladen gedacht hat und an die Erben, seinen Tee schon ausgetrunken hat. Die leere Tasse ist warm, der Teebeutel dunkel und der nass. Der Gotthardpass versteckt sich im Nebel und Herr Geisers Pass in der Schublade. Herr Geiser braucht im Augenblick seinen Pass nicht. Hingegen ein Dings gegen Kopfschmerzen. Später hat es an der Haustüre geklingelt. Der Strom ist ja wieder da und Herr Geiser ist später nicht taub. Später sind drei wieder Männer gekommen. Wieder hat es Sie haben geklingelt und geklingelt, als sei man taub und gerufen und mit den Fäusten an die Haustüre geklopft. Schließlich sind sie um das Haus gegangen, haben mit Taschenlampen in die unteren Zimmer geleuchtet. Erst als Herr Geiser eine Tasse nach ihnen geworfen später hat, sind sie Später am Tag, verschwunden. Als Herr Geiser wieder den krummen Nagel in der Wand sieht, hat er keine Ahnung, wo er die Zange hingelegt Vermutlich hat. Vermutlich ist er über die Treppe hinuntergestürzt, weil am Geländer der gewohnte Handlauf fehlt. Vielleicht ist es die Tochter, die anruft. Wahrscheinlich hat sie es schon vor Tagen versucht, als die Leitung unterbrochen gewesen ist. Und jetzt versucht sie es immer wieder. Wahrscheinlich ist es der Sonnenforscher gewesen, der morgens an der Haustüre geklingelt hat, um sich zu verabschieden für dieses Jahr. Offenbar will Herr Geiser keinen Besuch. Die Haustüre ist abgeschlossen. Trotzdem trägt er den Hut. Plötzlich ist eine Zange da. Man verblödet. Ohne Gedächtnis kein Wissen. Ein Spiegel, der zeigen könnte, ob da eine Schramme im Gesicht ist, wäre im Bad. Das eilt aber nicht. Das Taschentuch, das Herr Geiser sich auf das Gesicht gepresst hat, zeigt kein Blut. Nicht einen Tropfen von Blut. Es ist das Augenlid links. Wenn man das Augenlid mit dem Finger berührt, so fühlt das Augenlid überhaupt nichts. Wenn Herr Geiser das Augenlid im Spiegel genau anschaut, so weiß er, die Tochter in Basel heißt Corinne und die Firma in Basel trägt seinen Namen. Auch wenn Herr Geiser im Moment gerade aussieht wie ein Lurch. Heute scheint die Sonne, Zucker ist keiner mehr da, dafür der Strom und es klingelt schon seit Stunden. Aber Besuch will er im Moment gerade keinen, das muss man akzeptieren. Und das Augenlid links bleibt gelähmt, da hilft auch kein Hut, das muss man auch akzeptieren. Und es bleibt der Druck auf der linken Schläfe. So ist einmal eine Kirche eingestürzt. Das ist aber nicht heute gewesen. Das ist vor 50 Jahren gewesen. Es ist ungefähr 2 Uhr gewesen. Es ist Nacht gewesen, sonst hätten sie nicht mit Taschenlampen herumgeleuchtet. Und heute scheint die Sonne. Oh, Ein Feuersalamander im Bad. Der Feuersalamander muss durch das offene Fenster hereingefallen sein. Und da er an den glatten Kacheln nicht wieder hochkommt, liegt er einfach da. Schwarz mit gelben Tupfen. Reglos. Man mag ihn nicht anfassen, obschon Feuersalamander harmlos sind. Nur wenn Herr Geiser ihn mit der Schuhspitze etwas bedroht, strampelt er mit allen Vieren, wie aus Pflicht. Betrachtet man einen Feuersalamander unter der Lupe, so erscheint er wie ein Ungetüm, wie ein Saurier. Er strampelt sich stur in eine Richtung, wo er nie weiterkommt. Plötzlich hält er wieder inne, Kopf in die Höhe gereckt. Dabei ist zu sehen, wie sein Puls schlägt. Plesiosaurier. Diplodocus. Auf dem Tisch liegen die 12 Bände des Lexikons sowie Lupe und Nagelschere und etliche Zettel lauter Gedrucktes, was Herr Geiser schon ausgeschnitten, aber noch nicht an die Wand geklebt hat. Gedächtnisschwäche ist die Abnahme der Fähigkeit, sich an frühere Erlebnisse zu erinnern. Grundsätzlich unterscheidet man von der Gedächtnisschwäche, was Herr Geiser zum Beispiel nicht vergessen hat, der Satz des Pythagoras. Oder wie der goldene Schnitt herzustellen ist mit Zirkel und Winkel, das steht auch im Lexikon. Herr Geiser braucht im Augenblick keinen goldenen Schnitt. Aber Wissen beruhigt. Cambrium, Silur, Devon, Carbon, Perm, Trias, Jura, Kreide, Tertiär, Quartär. Schlaganfall, Gehirnschlag, weiterer Hirnschlag. Art von Donner, der ächzende oder Lattendonner, ein kurzer und heller Krach, wie wenn man eine Holzlatte bricht, dann ein Ächzen. Der Plapperdonner, der Kissendonner, hat genau den Ton, der zu hören ist, wenn eine Hausfrau mit der flachen Hand auf die Kissen klopft. Der Knatterdonner, der munkelnde Donner und so weiter und so weiter. Salz, Backpulver, Zwiebeln, Limonade, Waschpulver, Tee, Schneckenkörner. Gneis, Nagelfluh, Schieferadern, Schieferschichten, Kreidefelsen, Fels oder Schiefer, Granit, Feldspalt, Quarz. Europa und Amerika rutschen jedes Jahr 2 Zentimeter auseinander. In Island gibt es Moränen aus der letzten Eiszeit, die bis heute noch nicht überwachsen sind. In den weit zurückliegenden Epochen des geologischen Altertums und Mittelalters war auch das Gebiet des heutigen Kantons Tessin zeitweise von dem tiefen Meere überflutet, das sich zwischen 2 uralten Kontinenten im Norden und Süden ausbreiten. Nach der Sage musste Herkules ein Volk über die Alpen nach Spanien und weiter nach Afrika führen. Beim Übergang über die tief verschneiten Alpenpässe blieb die Nachhut zurück. Viele Krieger erfroren. Die Ameisen legen keinen Wert darauf, dass man Bescheid weiß über sie. Den Sternen ist die Astronomie egal. Wahrscheinlich sind es Fische, die am Schluss alles überleben. Und Vögel, die sich von Fischen ernähren. Eine solch komplizierte Struktur ist das Ergebnis einer langen Bauzeit. Die Zellen, die den menschlichen Körper bilden, inbegriffen das Hirn, bestehen mehrheitlich aus Wasser. Die Erde ist keine vollkommene Kugel. Ganz Europa, zu Ehren der Menschlichkeit sei es gesagt, lauschte erschüttert den Berichten über das schwere Unheil. 2 Millionen Franken wurden zu Unterstützungszwecken gesammelt. Papst Pius spendete mehrere tausend Lire, Kaiser Napoleon 20.000 Franken. Der Großherzog von Baden 10.000. Der Mensch gilt als das einzige Lebewesen mit einem gewissen Geschichtsbewusstsein. Was Herr Geiser nicht bedacht hat, der Text auf der Rückseite, den Herr Geiser erst bemerkt, nachdem er die Illustration auf der Vorderseite sorgsam ausgeschnitten hat, wäre vielleicht nicht minder aufschlussreich gewesen. Nun ist dieser Text zerstückelt, unbrauchbar für die Zettelwand. Im Augenblick steht Herr Geiser, die Hände in den Hosentaschen, vor der Zettelwand, während es knistert im Kamin. Archimed. Labyrinth. Kampf vor Hünque. Zerat. Ich. Terichtys. Etc. Aber die Straße ist wieder offen. Sonst wäre Corinne nicht hier. Was Corinne wissen will, warum die geschlossenen Fensterläden, wozu die vielen Zettel an der Wand, warum ein Hut auf dem Kopf? Ein Durchzug, wenn Corinne die Fensterläden öffnet und die Zettel liegen auf dem Teppich. Ein Wirrwarr, das keinen Sinn gibt. Als sie Tee kocht, hat Corinne noch nicht einmal ihren Mantel ausgezogen. Der Schwiegersohn in Basel, der immer alles besser weiß, lasse grüßen. Doch so grotesk und riesig die Saurier des frühen Erdmittelalters auch waren, das goldene Zeitalter der Dinosaurier sollte erst noch kommen. Im Verlauf des Jura und der Kreidezeit stiegen die warmen Meere an und überschwemmten einen Großteil von Europa und fast halb Nordamerika. Korallen bauten ihre Riffe bis 3000 Kilometer weiter nördlich von ihren heutigen Vorposten. Feigen- und Brotfruchtbäume wuchsen in Grönland. Palmen in Alaska und die kaltblütigen Schreckenssaurier wälzten sich ebenfalls nordwärts und gediehen allenthalben aufs Erstaunlichste. In den üppig wuchernden Sümpfen und Stillwassern zwischen Als sie den Tee bringt, hat Corinne feuchte Augen. Was sie nicht zu wissen scheint, sie lächelt dazu wie eine Krankenschwester und redet zu ihrem Vater wie zu einem Kind. Die Namen der Enkelkinder? Klaus ist ein guter Bruder gewesen und Corinne eine liebe Tochter. Urtyp dieses Riesengeschlechts ist der Brontosaurus, die Donnerechse, rund 30 Tonnen schwer und über 20 Meter lang. Sein kleiner Kopf, nicht mehr als eine Anschwellung am Vorderende des Schlangenhalses, barg wenige schwache Zähne von Löffelform und ein kleines, armseliges Gehirn. Soeben hat es gehupt. Offenbar sind die Männer wieder gegangen. Sie haben die Haustüre nicht gerammt. Es ist nicht nötig gewesen, da Corinne einen Schlüssel hat. Das Tollste jedoch erreichte die Entwicklung der Dinosaurier mit der Erschaffung des Tyrannosaurus Rex, des gewaltigsten und schrecklichsten Fleischfressers, der je diese Erde terrorisiert hat. 15 Meter lang, fast 6 Meter hoch, ein Gigant. An Größe und Stärke bewegte sich dieses Scheusal auf mächtigen Dreizägen und mit grässlichen Krallen bewehrten Hinterbeinen. Seine Hauptangriffswaffe war sein mörderisches Gebiss mit den 15 cm langen Säbelzähnen. Obwohl dieser wahre Tyrannosaurier nichts auf dieser Erde zu fürchten hatte, dauerte seine Herrschaft nur kurze Zeit. Er erschien erst in der späten Kreidezeit und verschwand schon wieder, mit ihm das ganze Dinosauriergeschlecht. Zu Ende dieses Zeitalters, als das große, plötzliche und rätselvolle Sterben die Saurier dahinraffte. Züge mit Anschluss in Berlin-Zorna. 9.45 Uhr, 11.57 Uhr, 15.48 Uhr, 18.06 Uhr, 23.29 Uhr. Verwandlung von Menschen in Tiere, Bäume, Steine etc. siehe Metamorphose. Die ausfurchende und einschneidende Arbeit des fließenden Wassers siehe Erosion. Ob die heutigen Feuer- bzw. Alpensalamander als Nachkommen oder als Vorläufer der Dinosaurier zu betrachten sind, geht aus diesem Lexikon nicht hervor. Zucker ist keiner mehr da. Aber Knäckebrot. Das Dorf steht unversehrt. Über den Bergen, hoch im blauen Himmel, zieht sich die weiße Spur der Verkehrsflugzeuge, die nicht zu hören sind. Duft von Lavendel und die Bienen. Tagsüber wird es fast heiß, Sommer wie eh und je. Manchmal ist eine Motorsäge zu hören. Wenn sie reif sind, knallen die Kastanien auf den Boden, sodass man erschrickt. Alles in allem ein stilles Tal. Es gibt Schluchten, wo die Sonne im Winter nicht hinkommt. Dort gibt es Eiszapfen wie Orgelpfeifen. Wo die Sonne hinkommt, kann man im Winter, wenn es nicht schneit, oft ohne Mantel gehen. So warm wird es über Mittag, obschon die Erde gefroren bleibt. Im Frühjahr blühen Kamelien und im Sommer sieht man da und dort ein Zelt, Leute baden im kalten Bach oder liegen auf den besonnten Felsen. Bund und Kanton tun alles, damit das Tal nicht ausstirbt. Postbus dreimal täglich. Die Goldwäscherei in den Bächen hat sich nie gelohnt. Alles in allem ein grünes Tal, waldig wie zur Steinzeit. Ein Stausee ist nicht vorgesehen. Im August und im September, nachts, sind Sternschnuppen zu sehen. Oder man hört ein Käuzchen. Sie hörten, der Mensch erscheint im Holozän. Ein Hörspiel von Tom Lutz nach der gleichnamigen Erzählung von Max Frisch. Mit Ulrich Mattes, Judith Hoffmann, Franziska Machens, Wolfgang Menardi, Daniele Pintaudi und Leonard Dehring. Am Klavier Daniele Pintaudi und Leonard Dehring. Musikalische Leitung Matthias Weibel, Dramaturgie Reto Ott und David Heiligers. Sprachaufnahmen Peter Kainz. Musikaufnahmen Peter Kainz und Andreas Meinetzberger. Endmix Tom Willen. Hörspielfassung, Montage und Regie Tom Lutz. Eine Kooperation von SRF, Schweizer Radio und Fernsehen, mit dem Deutschen Theater Berlin 2018. Von Einstein bis heute, die Hälfte der menschlichen Erfindungen. In den Geisteswissenschaften jedoch wenig neue Erkenntnisse. Ich vererbe Ihnen alles, was ich besitze, den Rest nehme ich mit.